und zurück zu mir, um das Glück mit dir zu teilen. Komm, geh den Weg zu mir, und zum Glück müssen wir uns im Hier und im Jetzt nicht mal beeilen. Du weißt genau, was ich meine, denn mit mir zusammen sind wir beide nicht mehr allein. Speed.